Er rührte an den Schlaf der Welt mit Worten, die Blitze waren. Sie kamen auf Schienen und Flüssen daher, durch alle Länder gefahren. Er rührte an den Schlaf der Welt mit Worten, die wurden droht. Und Lenins Worte wurden Armeen gegen die Hungersnot. Er rührte an den Schlaf der Welt mit Worten, die wurden Maschinen. Wurden Traktoren, wurden Häuser, Bohrtürme und Minen. Wurden Elektrizität, Dämmen in den Betrieben. Die ein unauslöschbares Schritt in allen Herzen geschrieben. Die ein unauslöschbares Schritt in allen Herzen geschrieben.